Da haben wir's. Der Rundfunk sollte Arbeitsplätze schaffen und die Arbeitsmoral steigern. Die Sender richteten Mittagskonzerte ein, die in Fabriken übertragen wurden und die Pausen verschönern sollten und die Eintönigkeit der Arbeit unterbrechen. Und die Post wollte sich, wie sie selbst zugab, eine wichtige Einnahmequelle und der Regierung ein eigenes Nachrichtenorgan verschaffen. Man wusste also sehr wohl, was man mit dem Rundfunk bezweckte. Man wusste nur nicht so genau, mit welchen Mitteln man diese Zwecke konkret erreichen konnte. Man hielt sich ans Gängige. Kulturfortschritt, Kulturfaktor, das waren die Schlagworte der Zeit. Und bei Kultur fielen den Bildungsbürgern, die das neue Medium betrieben, nur die alten Rezepte ein, die eben auf Bildung basierten.